O, die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten, Ra'ina, sondern sagt, Unzurna und hört auf den Propheten. Und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben.